Man denkt, man lebe in Freiheit, doch das stimmt nicht. Russen und Amis lauern überall. Ist ausgedacht, die Westberut wird sie vollbracht.